Ja, bei mir zu Gast heute ist Elke Maria Watzlawiczek. Ich spreche den Namen hoffentlich inzwischen halbwegs korrekt aus. Hallo. Super. Hallo. Mittlerweile schon ein Regular Guest auf Crop FM. Leitest die Schule für Meditation und intuitiven Ausdruck in Graz. Mhm. Mia heißt sie. Gibt es auch eine Website? members.aon.at/schule.mia. Du schaust mir jetzt völlig entsetzt an, aber das ist deine Website-Adresse. Ich habe es probiert. Die ist die alte und viel zu kompliziert. Dann sag die neue. www.schule-mia.at. www.schule-mia.at. Genau. Dort findet man Näheres oder man kann sich frühere Sendungen mit dir anhören. Dann kann man auch einiges über dich erfahren. Wie gesagt, du bist ja das dritte Mal zu Gast. Öfters warst du auch schon nicht alleine zu Gast. Ist da noch jemand dazugekommen, aber das ist ja jetzt inzwischen eh schon Usus bei Crop FM. Mhm. Letzte Sendung war das Ashtar-Command hier. Sehr interessant. Extra für dich. Extra für mich. finde das sehr nett eigentlich. Und heute geht es also um das Thema Heile durch Erinnern. Vielleicht fangen wir damit an, einmal den Begriff zu klären, was Heilen oder Heilung eigentlich bedeutet. Mhm. Der erste Titel war übrigens Heilung durch Heile durch Erinnerung und dann haben wir es geändert. Das war wieder leichte. Bitte. Ja, ich möchte einfach vielleicht einmal davon ausgehen, dass ich den Begriff Heilen viel, viel weiter sehe, als man es jetzt im medizinischen, therapeutischen Sinn sieht. Ich, wie du wahrscheinlich weißt, wie vielleicht einige Hörer aus den vergangenen Sendungen wissen, ich bin in relativ intensivem Kontakt mit indigenen Kulturen, vor allem so vom afrikanischen Bereich her. Und für die Sangomas in Afrika bedeutet Heilung und Heilen, das kommt immer von Einssein, Ganzsein, Einswerden. Und für mich ist da jetzt der Begriff Erinnern, Erinnerung so ganz intensiv damit verbunden, weil es ist im Wort ja schon enthalten. Remember bedeutet wieder Teil sein, wieder Einheit sein, wieder Mitglied sein, wieder verbunden sein mit dem Ganzen, wieder eins sein mit dem, was wir Natur bezeichnen oder Gott bezeichnen oder was auch immer. Und es geht ums Heilen im weitesten Sinn. Was mir sehr oft auffällt, ist, dass bei uns, wenn über Heilen oder über Heilung gesprochen wird, viele Leute nicht mehr wissen, wo sie hingehen mit ihren sogenannten ohnehin normalen Problemen, die aber sehr, sehr groß werden können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt ein Beispiel von mir bringen, ich habe, bevor ich mit dieser Arbeit angefangen habe, in meinem engsten Familien- und Freundeskreis 4 Todesfälle gehabt, war unglaublich betroffen und habe einfach gemerkt, ich funktioniere in diesem System nicht mehr. Es ist einfach so, dass ich mit alledem, was da so mein Schicksalsschlag war, Opfer des Schicksals im großen Rahmen, ich einfach nicht mehr gewusst habe, wie gehe ich damit um, und ich habe vor allem gespürt und gemerkt, ich kann in diesem System, ich kann mit dem nicht mehr umgehen, was das System jetzt in diesem Augenblick von mir abverlangt. Und da sind wir jetzt genau bei einem Punkt, wo jetzt die große Frage ist für mich, wenn jetzt jemand sagt, ich kann in diesem Fall aufgrund dieser Gegebenheiten von außen nicht mehr funktionieren, wo schickt man so jemanden hin oder was macht so jemand? Weil offensichtlich krank ist es ja nicht, dass man unter solchen Umständen auf einmal nicht mehr so funktioniert. Es wäre ganz komisch, würde man normal weiter funktionieren. Und das ist so der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, dass es da sehr viele Lösungen in uns drinnen gibt. Dass wir eigentlich selber meistens sehr, sehr gut spüren, was wir brauchen. Dass wir selber sehr, sehr gut wissen, was wir in diesem Moment brauchen würden. Aber wir lassen es nicht zu, weil es die Gesellschaft nicht zulässt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, heile durch Erinnern, fängt es bei ganz kleinen Dingen an, die wir eigentlich ganz alleine mit uns machen können. Das ist dieses typische, klare, hör einfach wieder auf deine Stimme, die sagt dir eh, was zu tun ist. Und dann kommt ganz meistens schnell von den Leuten, ja, aber was mache ich, wenn ich das tue, weil dann... Wer bringt mir das Geld herein, das ich brauche? Wer versorgt mich? Wer finanziert mich? Wer sorgt dafür, dass ich hier auf dieser dritten Dimensionsebene dann überleben kann? Ja, und ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Es hat sich durch eine Arbeit, die sich Footsteps of the Soul nennt, das ist eine Arbeit, die begonnen hat mit Pat Engoff, die in der letzten Sendung zu Gast war. Die in der letzten Sendung zu Gast war und mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden ist. Pat Engoff hat einen Prozess entwickelt. Wir sagen Prozess dazu, weil wenn du einen Prozess durchlebst, einen Prozess durchgehst, dann verändert sich etwas danach. Von daher kommt der Begriff Process. Sie hat einen Prozess entwickelt, der ihr gechannelt wurde von den Elohims, der den Menschen hilft, in ihre Erinnerungen zu gehen, schneller in ihre Erinnerung zu gehen. Für mich ist es so ein bisschen die Erinnerungsautobahn. Du setzt dich hinein und der Zug fährt ab, ganz, ganz rasch, ganz, ganz schnell. Er hilft Menschen, in ihre Erinnerung zu gehen und dann nicht mehr dienliche Programme zu transformieren, zu verändern. Also Verhaltensmuster. Verhaltensmuster, aber auch Dinge, die wir, man muss sich das so vorstellen, unser Körper ist bietet riesige Möglichkeiten, um etwas zu speichern. Das sind viele Dinge. Das können Erinnerungen sein, die du tatsächlich jetzt in diesem Leben erlebt hast. Das können Erinnerungen sein, ist jetzt eine Glaubensfrage aus irgendwelchen vergangenen Leben. Wenn ich Systemiker wäre, würde ich sagen, das sind Erinnerungen, die du innerhalb deines Familiensystems vielleicht weitergetragen bekommen hast und die jetzt bei dir geblieben sind. Da gibt es dann diese Familienaufstellungen, wo man dann versucht, genau, das an die Oberfläche zu bringen. Genau, das ist das Systemische weg. Wir haben auch evolutionäre Informationen gespeichert. Kinder, die heute auf die Welt kommen, haben andere Informationen gespeichert als Kinder, die jetzt zum Beispiel vor den beiden Weltkriegen auf die Welt gekommen sind. Kinder vor 10 Jahren hatten schon andere Dinge gespeichert als Kinder, die jetzt auf die Welt kommen. Da gibt's ja auch so diese Geschichten, die man sich immer wieder erzählt, von den Indigo-Kindern, die jetzt waren, von den wiederum neuen Kindern, die jetzt kommen. Also im Grunde genommen... Das ist der Einhake. Es gibt jetzt auch dieses Wochenende, gibt es ja Filmpremieren zum Thema Indigo. Genau. Was für wieder neu? Gibt es ja Indigo 2.0 oder was? Naja, es ist so. Die Indigo-Kinder waren, wenn ich das jetzt erklären soll, muss ich noch ein Stück weiter zurückgehen, damit das wirklich verständlich gemacht wird. Unser Körper passt sich an das an, was wir brauchen. Ich gehe jetzt von dem Körper aus, der hier im Westen lebt. Ich gehe nicht von einem afrikanischen oder von einem asiatischen Körper aus. Ich gehe jetzt einmal wirklich vom Körper hier in der westlichen Kultur aus, da wo wir leben. Und die Körper passen sich an das an, was gebraucht wird. Und daher kommen ja dann sehr oft diese Generationskonflikte auch. Fangen wir jetzt an bei der Generation meiner, also ich bin jetzt 44, fangen wir mal bei der Generation meiner Eltern an, die so wirklich so richtig die nach dem Krieg Aufbaugeneration war. Wenn man so schaut, diese Generation hat ja unglaubliches eine starke körperliche Antriebskraft und die haben sehr gut manifestiert. Die hatten unglaubliche Möglichkeiten und Kräfte, die hatten auch den Körper dafür. Wenn unsere Generation oder ich jetzt Gleiches vom Aufbau leisten hätte müssen, ich weiß nicht, ob ich dazu noch in der Lage gewesen wäre. Aber es ist auch von meiner Generation her nicht wirklich die Aufgabe gewesen. Wenn man dann die nächste Generation, die gekommen ist, die wird in Deutschland immer wieder als die Null-Bock-Generation bezeichnet. Das war dann so eher die Generation, die einen völlig neuen Aspekt hineingebracht hat, die gesagt hat, so der bewusst oder unbewusst gesagt hat, die Manifestierebene ist erledigt. Die haben unsere Eltern erledigt. Die haben so den Aspekt von Liebe hineingebracht. Und das geht so, das kann man verfolgen, was so im Moment gebraucht wurde und wie Menschen geboren wurden. Und die letzte Generation, da gibt's dann auch immer, das muss ich auch dazu sagen, da gibt's dann natürlich auch ein bisschen Vorläufer, ein bisschen Nachläufer, aber das kann man so in groben Zügen so sehen. Und worüber man jetzt sehr viel spricht, das sind die Indigo-Kinder. Das sind Menschen in der Generation, also sehr viele um 20, auch wieder mit Vorläufern, Nachläufern, bis hin zu den Kindern, die jetzt so 8- bis 10-jährig sind. Die haben die bringen einen neuen Geist in den Körper hinein. Das heißt, die haben eine Fähigkeit, ganzheitlich aufzunehmen, die ich zum Beispiel nicht so leicht hatte. Die können auch sehr gut, da kommen auch sehr oft die Aussagen, wenn man so sagt, spür durch deinen Körper, mein Körper und mein Geist ist eines. Man sagt, das kann ich jetzt auch wiederum nur ein bisschen nachvollziehen von dem, was ich von Menschen, die eindeutig Indigos sind, selber gehört habe, der Körper wäre unbequem. Das heißt, der Geist war ein bisschen flotter, als der Körper nachkommen kann. Der Körper hat sich noch an die alte Erdfrequenz angepasst gehabt. Der Geist war schon schneller. Und die haben auch immer das Gefühl gehabt, dass sie geistig viel beweglicher sind als körperlich und dass der Körper nachhinkt. Und man sagt, dass jetzt so die neue Generation von Kindern, die jetzt auf die Welt kommen, einen viel bequemeren Körper mitbekommen hätten. Das heißt, wo das so Geist und Körper so etwas harmonischer zusammenfließen können. Das heißt, beides ist an die neue Frequenz angepasst. Ja, gut, ne? Ich kann es ein bisschen beobachten aus dem Umfeld, mit dem ich zu tun habe. Und ich merke, dass die neuen Babys, das fühlt sich anders an. Das ist irgendwie runder. Was auch immer das bedeutet. Ja. Aber ich denke mir, wir passen uns einfach an. Das ist ja nicht so was Großartiges. Das ist etwas, was wir in der Tierwelt ständig erleben. Eine Kröte weiß ganz genau, wann sie wohin laufen muss, ohne dass sie es gelernt hat. Körper passen sich einfach an. Gut. Okay. Ich möchte wahrscheinlich später noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mich würde auch interessieren, was denn jetzt die Aufgabe dieser Indigo-Kinder dann jetzt ist. Ne? Also es ist nicht der Wiederaufbau. Offenbar hängt es mit dieser Beschleunigung zusammen. Aber gehen wir vielleicht zuerst zurück noch zu den Footsteps. Schließen wir das einmal ab. Ich habe angefangen gehabt, die Pat Engoff hat etwas gechandelt bekommen. Okay, ja. Pat Engoff hat diesen Prozess gechandelt bekommen. Es ist einfach eine Möglichkeit, auf sehr, sehr schnelle Art und Weise Erinnerungen wiederzufinden. Diese Erinnerungen können unglaublich weit zurückgehen. Es beginnt meistens damit, dass diese Dinge zuerst einmal hochkommen, die man sozusagen verdrängt hat. Jede Kultur, das ist sogar von Land zu Land schon verschieden, drängt andere Dinge zurück, weil die einfach nicht so anerkannt sind. Das heißt, wir haben ein Potenzial an bestimmten Dingen, die man einmal grundsätzlich verdrängt, nicht wahrhaben will, nicht anschauen will. Das sind die, die als erstes drücken, die einfach an die Oberfläche wollen. Viele Dinge davon sind auch lebensnotwendig in den sehr frühen Kindheitsjahren oder die müssen wir verdrängen, um durch etwas durchzukommen und die kommen dann einfach wieder mal als erstes hoch, weil das ist die Schicht, die uns vor unserem wahren inneren Wissen einmal, die uns davor abhält, an dieses Wissen heranzukommen. Das ist einmal meistens das Erste, was sich löst. Im Grunde genommen kann man sagen, dass bei diesen Footsteps, das sind 5 Wochenenden innerhalb von einem halben Jahr, in denen sich Menschen immer wieder treffen, die sagen, sie möchten diesen Prozess lernen, damit sie diesen Prozess in Einzelsitzungen auch anderen an andere weitergeben können, damit andere von ihrem Körper wiederum lernen können. Und es ist gleichzeitig so, dass man in dieser Arbeit an seine eigenen Erinnerungen kommt, gleichzeitig merkt, dass man viel hellfühliger, viel hellhöriger und viel hellsichtiger ist, als man glaubt, weil man einfach alle diese Dinge, die uns verschließen gegenüber unserer Außenwelt, weil man die einfach loslassen kann. Gut, und also innerhalb von 5 Tagen kann man das erlernen. Das sind 5 Wochenenden verteilt auf ein halbes Jahr. Das ist deswegen so wichtig, weil diese Zwischenräume sind keine Zeit, in der nichts passiert. Ja, sondern in diesen Zwischenzeiten wird das, was du erlebst, was du vor allem an dir selber erlebst, in deinen Alltag hineingetragen. Entschuldigung, ich muss dein Mikro ein bisschen einrichten. Ja. Und das ist eigentlich der wichtige Teil damit, weil ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll, wenn man Meditationsformen oder spirituelle Dinge lernt, die man im Alltag nicht verwenden kann. Es geht darum, dass ich real diese Dinge in den Alltag hineinbringen kann, im Alltag umsetzen kann und auch letztlich merke, wie sehr sich in der Außenwelt mein Innenleben spiegelt. Ja. Und das bringt sehr viel Veränderung mit sich. Das ist dann ganz lustig. Da kommen oft Leute am Anfang zu mir und sagen, sie halten das überhaupt nicht mehr aus. Ihr Leben ist so langweilig geworden, so eintönig. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann kommen sie am zweiten Wochenende und sagen, ich weiß jetzt momentan überhaupt nicht, wohin mit dem ganzen Stress, vielleicht kann mir da jemand helfen. Dann muss man sich wieder daran erinnern, warum sie ursprünglich gekommen sind, worum sie gebeten haben. Und dann irgendwann merken sie so Schritt für Schritt, dass das auch manchmal Veränderungen bringt in einer Intensität, wie sie nicht erwartet haben. Ja, ich war ja, wie gesagt, also ich habe die Intensität auch leicht unterschätzt bei diesen paar Meditationen jetzt, ne, die ich mit Pat miterlebt habe. Es kann übrigens jeder, der sich grundsätzlich für diese Arbeit interessiert, aber nicht unbedingt die Footsteps mitmachen will, die ja wirklich ein Ausbildungslehrgang sind. Wenn jemand sagt, ich will nur für mich alleine mal was tun, ich habe jeden Montag um 19 Uhr Heilkreismeditation und jeder zweite Montag davon, meistens erster und dritter des Monats, ist genau diese Art von Prozess, die in einer Gruppe gemacht wird. Mhm. Kann jeder kommen, Schiradigasse Nr. 12, mir herzlich eingeladen. Ja, und das ist unentgeltlich. Also du Man kann einmal unentgeltlich kommen, okay. Aber es ist dann schon etwas zu bezahlen, weil ich ja auch die Miete zu zahlen habe für den Raum und das Ganze im Leben erhalten muss. Ja, okay. Am Leben erhalten. Aber also zum Schnuppern kann man einfach mal sagen. Man kann gerne mal schnuppern kommen und sich das einfach anschauen. Wir verlangen nichts fürs erste Mal. Das ist, man muss ja mal wissen, auf was man sich da einlässt. Wie die Dealer eigentlich, ne? Zuerst. Dealen kommt von Handeln. Es kommt immer darauf an, womit du handelst, ja, denke ich mir. Ne? Was dein Handeln bewirkt. Ja. Na gut, also ganz wichtig anscheinend, aber offensichtlich, wenn Heilung passieren soll, ist, dass man sich einmal seiner Blockaden etc. bewusst wird und sich erinnert. Ne? Das heißt, das ist, und das ist quasi so auch, das steht am Anfang eigentlich von dieser therapeutischen Arbeit, die du machst, so wie ich das verstehe. Dass einmal diese Erinnerungsarbeit gemacht wird. Ich wehre mich immer ein bisschen gegen den Begriff therapeutische Arbeit. Achso, Entschuldigung, ja. Also, Nicola darf ja nicht Heiden sagen. Aber von dieser spirituellen Arbeit, wie immer jetzt mal das. Ja, na, ich sag dir auch warum. Ich denke mir, diese Arbeit ist nicht nur für Leute, die jetzt wirklich sagen, sie sind an einer psychischen Grenze, sondern grundsätzlich ist diese Arbeit, ich würde sagen, dass Dinge hochkommen und dass du Dinge gehen lassen kannst, die dich blockieren, ist ein Nebeneffekt. Grundsätzlich geht es darum, dass du dich wieder an Dinge erinnerst, die du vergessen hast, und das geht oft sehr weit zurück. Channeln zum Beispiel ist etwas, was in diesen Sitzungen sehr oft automatisch passiert. Auf einmal kommt es, sind so leichte Trance-Sitzungen, und auf einmal kommt es, dass die Leute in Sprachen zu reden anfangen, wo sie keine Ahnung haben, dass woher das kommt, was das ist. Sie fangen einfach zum Prappeln an und merken, das ist angenehm im ganzen Körper. Da löst sich irgendwas im ganzen Körper so, als ob sie das einfach schon über Jahre in sich tragen und nicht hinausprappeln konnten. Also es ist, oder dass auf einmal Sätze kommen, mit denen sie nicht gerechnet haben, dass sie eine Sicht bekommen, mit der sie nicht gerechnet haben. Manche sprechen auch in einer Sprache, die real jetzt gesprochen wird, die sie nicht wussten, dass sie die auch nur annähernd können. Ja, und in der ersten Sendung mit dir sprichst du in einem alten Dialekt, einem Zulu-Dialekt. Ja, es ist antikes Setswana. Also antikes Setswana, genau. Ja. Also wenn jemand hören möchte, wie sie das anhört. Und dabei tut sich was. Jetzt, was mich interessieren würde, ist, was tut sie da? Du hast sehr oft jetzt erwähnt, es ist gespeichert, Information ist gespeichert. Ja. Wo ist sie gespeichert und was passiert, wenn sie sich löst? Grundsätzlich ist die Information in deinen Zellen gespeichert. Also ich denke mir, so einer der größten Speicher von diesem Wissen ist unsere rechte Gehirnhälfte, aber sie ist in jeder einzelnen Zelle deines Körpers gespeichert. Wir machen ja auch die DNA spielt auch mit. Genau, genau. Die DNA ist ja da ist alles gespeichert. Es geht darum, dass du, das ist vielleicht jetzt auch der Unterschied zu den, ich kenne mich nicht so gut aus von den therapeutischen Möglichkeiten, aber es ist vielleicht auch ein großer Unterschied, weil ich habe sonst immer erlebt, wenn ich zum Beispiel mit Therapeuten gesprochen habe, dass ich dann gehört habe, das ist so und so und so, das kommt daher, und ich habe mir immer gedacht, ich weiß es. Ich weiß das, das weiß ich, aber das hilft mir nicht. Ich komme nicht weiter. Ja. Ich komme mit diesem Wissen nicht weiter. Ich weiß es, aber ich stehe an. Was für mich der große Unterschied bei dieser Arbeit war, ist, du kommst für einen kurzen Moment wieder hinein ins Spüren. Und ich sage jetzt noch einmal, es ist erfühlbar so, es gibt Dinge, die du spürst, spürst, die vielleicht nicht von diesem Leben jetzt kommen. Es fühlt sich an, als wäre es ein vergangenes Leben. Wie gesagt, ob das jetzt eine systemische Zellspeicherung ist, eine evolutionäre oder einfach von einer Zeitschrift ist, die du vielleicht als Kind unbewusst in die Hand bekommen hast, ist völlig egal. Du fühlst es in diesem Moment, in dieser Sitzung, fühlst du dich als die Person, die im Zentrum des Geschehens ist. Das heißt, du spürst diese Dinge, die du hier in deinen Zellen verankert hast, wieder. Die Folge davon ist, dass viele Menschen dann vielleicht wirklich schreien oder weinen oder was auch immer, je nachdem, was da im Augenblick gerade mit ihnen los ist. Und dann passiert die zweite Phase. Es ist erstaunlich. Ja. Und dann passiert die zweite Phase, nämlich in der zweiten Phase erinnern wir den Körper, wir die Facilitator erinnern den Körper wieder daran, wie sich das anfühlt, wenn es im Fluss ist. Wie fühlt sich das an, wenn sich der Körper daran erinnert, dass er mehr ist als dieser physische Körper? Und das ist dann der Moment, wo ich jetzt sage, wo in diesem indigenen, in diesem Sinn der indigenen Völkerheilung passiert. Das ist der Moment, wo etwas transformiert wird. Du hast gesagt, der Körper erinnert sich, dass er mehr ist als nur das Physische. Was ist dieses Meer? Ich kann dir diese Frage eigentlich zurückgeben, Tarek, spür's. Ja, ich meine, ich denke mal, wir können jetzt für die Hörer sehr lang drüber reden. Ich kann noch einmal anbieten, dass ich es die Leute spüren lasse. Mhm. Es gibt eine sehr einfache Art und Weise. Das Verrückte für mich an dieser Arbeit ist ja wirklich, ich arbeite nicht mit Zaubereien, ich arbeite nicht mit irgendwelchen Hypnosegeschichten. Ich arbeite einzig und allein damit, dass ich meinen Körper zurückerinnere, wie sich's anfühlt, was wir eigentlich sind. Und das überträgt sich auf eine ganze Gruppe. Mhm. Ich arbeite teilweise fürs Pädagogische Institut mit 25 Leuten in einem Raum. Ich mache nichts anderes, als dass sich mein Körper zurückerinnert. Ich gehe in die sogenannte Truth-Phase. Ich gehe in diese Phase der Wahrheit. Und unsere Körper haben so ein Bedürfnis danach, das wieder zu erlernen, dass sie sofort auch in diese Phase eintreten. Und das ist das, wo ich sage, der Körper lernt über den Körper. Es ist auch, wenn ich so in der Runde, in der ersten Phase, in diese Erinnerungsphase zurückgehe. Ich mache nichts anderes, als dass ich mich hinsetze und meinen Körper da zurückführe. Und das geht sofort über auf die Gruppe. Das heißt, es ist in den Körpern ein sehr, sehr starkes Bedürfnis danach da. Mittlerweile, nachdem die Mia ein Raum ist, in dem sehr viel von dieser Arbeit passiert, geht es mir sehr oft so, dass Leute die Türe aufmachen, hereinkommen und sagen, damit habe ich nicht gerechnet und es geht schon los und sie heulen. Das ist einfach, das überträgt sich, das ist einfach, die Energie überträgt sich und der Körper wartet eigentlich schon drauf, dass ihm das endlich passiert. Okay. Ja, du hast vorhin Indigo-Kinder erwähnt. Mhm. Fällt es denen viel leichter, diese Arbeit zu tun? Oder? Nicht unbedingt. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe in meiner Ausbildung jetzt mehrmals Indigo-Kinder dabei gehabt. Der Begriff Indigo kommt ja, weil sie in ihrer Aura Indigo haben. Und Es ist nicht, also ich würde jetzt einmal sagen, letztlich geht's dann sehr schnell bei den Indigo-Kindern. Aber durch das, dass sie mit ihrem Körper teilweise sehr stark zu tun haben, kann es auch vorkommen, dass so die Körperblockade sehr stark da ist. Das kommt jetzt, also es kommt sehr viel bei Indigo-Kindern, kommt sehr viel darauf an, in welchem Verständnis sie aufgewachsen sind. Wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo die Menschen verstanden haben, dass ein Indigo-Kind sehr wohl, Indigo-Kinder wissen sehr wohl um ihr Programm Bescheid. Das heißt, ein Indigo-Kind weiß sehr wohl, was es braucht, was es nicht braucht, von ganz klein an. Das ist dieser wache Geist, dieser schnelle, wache Geist. Wenn das jetzt unterdrückt wird, kann es sein, dass diese Menschen eine sehr starke körperliche Blockade aufbauen. Mehr vielleicht als jemand anderer. Indigo-Kinder haben ja teilweise auch den Ruf, viel aggressiver zu reagieren, was grundsätzlich ein Blödsinn ist. Sondern diese Aggression kommt dann, wenn das Unverständnis so sehr groß ist und sie einfach keinen anderen Weg mehr sehen, als so zu reagieren. Wenn diese Blockade sehr groß ist, weil einfach das Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, entsprechend nicht verständlich reagiert hat und sie eigentlich ihr Programm überhaupt nicht leben können, dann ist die Blockade wahrscheinlich vielleicht sogar größer als bei jemand anderem. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Sie haben nur grundsätzlich ein unglaublich großes Potenzial zur Spiritualität und zu einem ganzheitlichen Verständnis. So würde ich das jetzt einmal über den Kamm geschert sagen. Da gibt es noch viele, viele Feinheiten zu sagen. Und leider können wir in dieser Zeit immer nur anschneiden. Ja, die Themen sind halt auch so groß, die wir da behandeln. Deshalb ein bisschen schwierig. Aber gut, und jetzt, Indigo-Kinder sind also trotzdem da, um diese, sind quasi Manifestation dieser Frequenzerhöhung. Ich versuche das alles jetzt irgendwie zu ordnen da in meinem Kopf, die da passiert. Verstehe ich es richtig? Oder? Ich würde sagen, sie bringen mit dem Geist jene Voraussetzungen herein in die dritte Dimension auf diesem Planeten, die es braucht, um mit dieser Frequenzerhöhung umzugehen. Aha. Aber der Körper hinkt noch ein bisschen nach. Hm. Also so würde ich es ungefähr bezeichnen. Und das Problem, warum der Körper nachhinkt, ist, weil er zu viel Ballast mit sich schleppt. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, warum das nicht gleichzeitig passiert ist. Ich glaube, es war noch nicht die Zeit, dass der Körper auch so angepasst ist, weiß ich nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden draufkommen, sage ich jetzt. Wir werden draufkommen, warum es genau diese Generation, die da ja scheinbar noch in der Zwickmühle steckt, zwischen dem, was an geistigem Potenzial und körperlichem Potenzial da ist. Ich glaube gleichzeitig, wenn diese Generation der Indigo-Kinder auch schon mit dem voll schnell schwingenden Körper auf die Welt gekommen wäre, es hätte sie keiner mehr begriffen. Mhm. Also vielleicht ist das auch wirklich zu ihrem eigenen Schutz passiert, damit sie noch das Verständnis haben für die Probleme der Menschen, die einfach sowieso noch im anderen Körper sind und nachrüsten müssen, sozusagen. Mhm. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Vergleich. Ja, aber das, was den Körper dennoch zurückhält, schneller zu schwingen, sind doch diese verdrängten Dinge, von denen du vorher, und verdrängte Erinnerungen, verdrängte Emotionen, von denen du vorher gesprochen hast, oder? Ja. Ja. Okay, weil das habe ich nicht gemeint. Gut. Und jetzt die Frage natürlich, obwohl die jetzt in dieser Sendung schon oft gestellt worden ist, aber man kann sie nicht oft genug stellen. Wo geht es denn hin? Gut, es erhöht sich die Frequenz. Warum? Tarek, ich weiß es nicht, wo es hingeht. Und ich denke mir. Beruhigt mich ja eigentlich. Und ich denke. Ich weiß es nicht, wo es hingeht. Und ich denke mir, es gibt auch mehrere Möglichkeiten, wo es hingehen könnte. Na, sag einmal eine. Ich persönlich, du weißt es schon, einige HörerInnen wissen es auch schon. Ich persönlich bin jemand, der sehr gerne die sehr lichtvolle Seite an dieser Entwicklung sieht. Und ich sage, ich glaube, wir können jetzt auf eine Dimension zugehen, in eine viel lichtvollere Zeit, auf eine viel lichtvollere Zeit zugehen, in der unsere Körper Möglichkeiten haben werden, die wir uns jetzt überhaupt noch nicht vorstellen können, indem wir wo wir in der Lage sein werden, Dinge viel intensiver zu erleben, wo wir in der Lage sein werden, auch unsere körperlichen Grenzen zu sprengen, ohne dass wir dabei das Gefühl haben, wir wären beengt. Du hast jetzt irgendwie neue Fähigkeiten. Nimm mir ein Beispiel, was für neue Fähigkeiten? Also reden wir da jetzt von Dingen wie Telepathie, Teleportation? Zum Beispiel, ich glaube, das sind Dinge, die eh schon möglich sind, sage ich jetzt einmal. Das ist für mich überhaupt nicht mehr so aus der Welt gegriffen. Ich merke es bei jedem Mal Footsteps, die ich abhalte, dass die Menschen sowieso viel mehr Fähigkeiten in sich tragen, als sie glauben, weil auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren, lernt dort eigentlich wirklich jeder. Hellseherische, hellsichtige Fähigkeiten, Energien zu sehen, wahrzunehmen, lernt dort eigentlich jeder. Es lernt auch jeder wahrzunehmen und zu fühlen, was mit dem anderen los ist. Es ist recht interessant, wenn man da beobachtet, wie die Leute auf einmal merken, dass ihnen das Herz wehtut, wenn es dem Gegenüber wehtut. Wo es dann anfängt, was ist da jetzt meines, was ist da deines, wo man das langsam zu verstehen beginnt, dass das eh alles eines ist und wir nicht isoliert sind vom anderen. Also das sind Dinge, von denen ich sage, die können wir schon. Aber ich glaube, wir werden, dass wir zum Beispiel wesentlich mehr Licht in uns aufnehmen können, ist für mich eigentlich schon eine sehr, sehr klare Sache. Ich glaube, die Dinge, also ich kann nur sagen, ich habe gemeinsam mit der Dama Fod, die mit mir teilweise die Footsteps zusammen macht, wir haben teilweise so in den Footsteps so kleine Versuche gemacht, wo wir Energie von 2008 zum Beispiel gechannelt haben. 2012, das berühmte Datum, haben wir immer ausgelassen, weil es zu intensiv wäre und zu weit weg. Und wir haben da immer wieder gleiche Beobachtungen gemacht. Also ich habe das jetzt an verschiedensten Stellen gemacht, nicht nur in Graz, an verschiedensten Plätzen gemacht. Ich habe es an verschiedenen Plätzen erlebt, wie Leute darauf reagieren, wenn man sie in dieses Energiefeld hineinschickt. Und die Beobachtungen waren immer sehr ähnlich. Die Menschen haben sich leichter gefühlt. Die Menschen haben das Gefühl gehabt, die Informationen fließen schneller. Die Menschen haben das Gefühl gehabt, so eine Beschreibung war mal, ich stehe da drinnen wie in einem Bienenhaus, ich fühle die Menschen sehr, sehr nahe, aber ich fühle mich nicht bedrängt. Also es ist für mich, klingt da immer eine sehr busy time. Eine sehr, sehr, sehr, sehr lebendige Zeit, eine sehr schwungvolle Zeit, eine sehr, sehr, sehr starke, prickelnde Energie. Viele Menschen empfinden dann auch die Energie in sich, im Körper, sehr, sehr, sehr prickelnd, sehr lebendig, sehr gleichzeitig leichter, aber sehr am Boden stehend. Das sind so die Beschreibungen, die wir immer wieder bekommen. Gibt es auch konkretere gibt es auch Menschen, die dann irgendwie sehen, was bis dorthin. Wir gehen in eine sehr interessante Zeit im Moment. Also, ich habe sie vorgelesen, man braucht ja nur die Nachrichten zu hören. Mhm. Es ist klar, dass das nächste Ziel ist der Iran. Wir stehen, befürchte ich, von einer ziemlichen Eskalation, wenn das wirklich so passiert. Gibt es da auch Leute, die da irgendwie... Du fragst mich, ob es ganz konkrete Zukunftsvisionen gibt in Bezug hin, also ich höre aus deiner Frage sehr klar heraus, kann ich sie für mich jetzt verständlich übersetzen? Bitte, mit, glaubst du, dass es krachen wird oder nicht? Ja, also, ja. Okay. Von mir aus, übersetze das so für dich, ja. Ich persönlich kann wiederum nur sagen, ich bin mir absolut sicher, dass es beide Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass es kracht. Wie definierst du jetzt kracht? Ich würde jetzt sagen, das kann Dritter Weltkrieg sein, das kann völliges Kippen der Umweltsituation sein, das kann, ich sage nicht einmal die Zerstörung unseres Planeten sein, weil ich glaube, es ist in erster Linie mal die Zerstörung dessen, was wir als Leben bezeichnen auf diesem Planeten, sprich es würde als allererstes uns selber erwischen, das kann eine Krankheitsüberflutung sein, wenn wir nach Afrika hinunterschauen, AIDS gerade in Südafrika, Mosambik, es gibt kaum mehr eine Familie, die davon nicht betroffen ist. Ja. Also es gibt sehr viele Dinge, die sich einfach zuspitzen könnten, und wenn alle diese Dinge sich gemeinsam zuspitzen, dann brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel Prognosen geben. Für mich ist es trotzdem so, dass ich sage, oder dass ich mir sicher bin, das hängt von uns ab. Und ich sage jetzt noch einmal, was ich weiß nicht, ob ich es bei der letzten Sendung schon gesagt habe, aber ich halte das wirklich für unglaublich wichtig. Wir sitzen hier in einem Land, das relativ in Ordnung ist. Ja, wir haben auch Feinstaubprobleme, aber im Großen und Ganzen sitzen wir in einer Position, in der wir Licht tragen können. Meine Erfahrung ist jetzt, allein wenn ich davon ausgehe, wenn ich mit einer Gruppe von Leuten arbeite, und ich persönlich bin ganz in meiner Wahrheit und ich spüre, dass ich viel, viel mehr bin als diese Probleme, die es auch in meinem Leben gibt. Jedes Leben hat so seine eigenen individuellen kleinen Geschichtchen, seine eigenen individuellen kleinen Situationen, auch Kampfsituationen. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, wer ich wirklich bin, wie viel Licht ich eigentlich tragen kann, dann merke ich, dass mein ganzes Umfeld rund um mich aufzuatmen beginnt. Dann merke ich, dass sich ganz viele Emotionen bei Menschen lösen, die eigentlich ganz tief unten stecken. Ich merke, ich kann dann einfach etwas weitergeben, was so etwas wie Licht ist. Und ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier, die wir in solchen Ländern sitzen und solche Möglichkeiten haben, und ich glaube, wir sind nicht umsonst hierher geboren. Jeder ist dort an den Platz geboren, wo jetzt sein oder ihr Platz ist. Dass wir in der Lage sind, Licht weiterzugeben und auszubreiten. Und wenn wir das nicht machen, wer soll es dann machen? Und ich glaube einfach, dass es so etwas wie eine emotionale Umweltverschmutzung gibt auch, die für mich wesentlich größer ist, wesentlich stärker ist, wesentlich schlagkräftiger ist, als die reale Umweltverschmutzung zum Beispiel, weil ich glaube, dass alles, was wir in der dritten Dimension manifestieren, ja nur ein Bild von dem ist, was wir eigentlich in uns tragen. alles, was so an Verschmutzung nach oben kommt, ist im Grunde genommen, hat zu tun mit unseren verdrängten Gedanken, die nach oben kommen. Jede Form von Krieg hat damit zu tun, welchen Kleinkrieg ich auch in mir führe. Es trägt jeder von uns sowas wie einen ganz kleinen Soldaten in sich drinnen, der noch immer nicht verstanden hat, dass Frieden ist. Und ich denke mir, das ist jetzt das, was eigentlich passieren sollte und was wir einfach machen müssen. Und dann geht es ganz automatisch, dass uns auch bewusst wird, dass wir hier nicht auf einer Insel leben, sondern dass wir zusammengehören und dass uns Afrika sehr wohl etwas angeht, dass uns der Iran etwas angeht, dass uns Irak etwas angeht, dass das nicht irgendwelche von uns abgetrennten Teile sind. Und da sind wir wieder bei dem Begriff Remember. Wir sind nur ein Teil von dem Ganzen. Und ich denke mir, wenn ich jetzt so an einen Körper, an einen menschlichen Körper denke, der besteht aus sehr vielen Zellen. Wenn eine Zelle davon nicht funktioniert, ist das genug und kann das Ende für den ganzen Körper bedeuten. Genauso ist es, dass im Grunde genommen, es hat aber jetzt sehr wenig Sinn, wenn ich jetzt mit allen anderen Körperzellen, wenn jetzt alle anderen Körperzellen anfangen, sich in ihrer Angst zu verkrampfen, dass da ja irgendwie eine Krebszelle entstehen könnte oder dass sie vielleicht eine Krebszelle sein könnten oder werden könnten oder was auch immer. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir einfach unser Leben leben, glücklich leben, unsere Programme glücklich leben. Das ist für mich der einzig reale Weg, dass ich etwas verändern kann. Und ich glaube, dass diese Energie unglaublich stark sein kann und unglaublich viel verändern kann. Das ist etwas, was ich einfach aus meiner Erfahrung heraus sage, dass ich einfach merke, dass ich in meinem Umfeld schon viel, viel mehr verändert habe, als ich jemals geahnt hätte, dass ich in der Lage sein könnte. Ich habe nicht ziemlich lange herum überlegt, also ich habe ja diesen Artikel in den News gepostet über den möglicherweise drohenden Nuklearkrieg mit dem Iran. Es ist natürlich ein bisschen angstmacherisch, dieser Artikel, aber andererseits ist er ein bisschen aufrüttelnd, weil vielleicht genau, also ich habe ihn dann letztendlich doch online gestellt, verlinkt, weil ich mir gedacht habe, es könnte genau das passieren, dass manche Leute vielleicht wirklich diesen Schock brauchen, um zu verstehen, ja Moment, das, was dort im Iran passiert, ist ja nicht von mir völlig getrennt, sondern wenn da wirklich Atombomben schmeißen, dann geht es mir ja auch irgendwie an den Kragen, oder zumindest kann ich dann keine Erdbeeren essen im Sommer. Also, aber jetzt, was ist eigentlich deine Meinung dazu? Sind solche Artikel eher, sagen wir, der Sache undienlich, oder sind die positiv? Es gibt sicher auch negative Aspekte, sicher Angstmacher-Stories. Aber überwiegen da eher die positiven Aspekte, oder? Weil da gibt es ja viele Beispiele dafür, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt wiederum nur wieder von mir ausgehen. Ich versuche es jetzt so durch meinen Körper durchfließen zu lassen. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich lese keine Zeitungen mehr, weil da höre ich und lese ich nur Böses. Also ich bin jemand, der sehr wohl schaut, dass sie informiert ist. Ja, aber so eine Kompensant-Philosophie kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Also ich glaube, das soll es auch überhaupt nicht sein. Aber für mich geht es jetzt einfach einmal darum, ich denke mir, dass was du sagst, dass diese Informationen wichtig sind, um wach zu rütteln, kann für mich wiederum wirklich nur dann funktionieren, wenn die Menschen, und ich sage jetzt nicht über den Kopf irgendwie begreifen, sondern wirklich über den Körper begreifen, wie verbunden sie sind. Dann begreife ich, was das wirklich bedeutet. Ich glaube, es muss keine Bombe fallen im Irak. Ich glaube, es genügt, oder im Iran. Es genügt, wenn ich spüren kann, die Ängste, die allein mit dieser Drohung dastehen, die lassen mein Gemüt schon wackeln. Und eigentlich denke ich mir, müsste da gar nichts mehr passieren. Wenn ich weiß, wie sehr ich verbunden bin, wenn ich weiß, wie viel ich da mitspüren kann, über jede Distanz hinweg. Die Afrikaner bezeichnen das so schön als die Buschtrommel, die immer läuft, die mich immer spüren lässt, was los ist. Wenn ich das wirklich begreife, dann ist eigentlich ohnehin schon genug passiert. Und ich kann eigentlich nur schauen, dass sich das verändert. Aber das passiert wiederum in mir. Und durch meinen Körper und durch meine Erfahrung. Also mit einem Wort, für manche kann es ein Auslöser sein, für andere erzeugt es halt nur Angst und ist eher kontraproduktiv. Ich glaube, dass derzeit, also ich sehe die Menschen manchmal sehr überrumpelt. Nee. Ich kann jetzt auch wiederum nur von mir ausgehen. Ich weiß, dass in Zeiten wie, und ich glaube, es kann sich sogar insofern in den Schwanz beißen, weil wenn ich dran denke, in den Zeiten, wo es mir ganz besonders schlecht gegangen ist, war es so, dass ich fast eine unbewusste Angst, eine unbewusste Freude, ist nicht das richtige Wort. Ich habe unbewusst den Feind genossen. Und je größer und unangreifbarer das war, desto besser hat es in meine Opferrolle gepasst. Das heißt, wenn ich jetzt von mir ausgehe und mich zurückverfolge, dann ich war zum Beispiel damals jemand, der sehr gern über die bösen Aliens gehört hat oder über die, je weniger ich mich schützen konnte, desto mehr hat es dem gedient, was ich für mich selber gern, wo ich mich selber gern als Opfer gesehen habe und meine Machtlosigkeit war bestätigt. Vielleicht war es mir auch nicht einmal unangenehm, dass das Ganze zusammenfällt. Dann muss ich alleine nicht die Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, dass sich sehr viele Leute an Weltverschwörungstheorien à la Illuminati wirklich aufgeilen. Und dass das, wie du sagst, in die Verantwortung, was zu verändern und zu handeln und was zu tun, irgendwie nimmt und man sich zurücklehnen kann, weil man ja das arme Opfer ist und die Letzten werden eh die Ersten sein, also was soll's. Und die bösen Illuminaten werden in der Hölle schmoren. Aber das gefällt mir gut, der Gedanke. Wir nähern uns wieder bei dem Ende unseres heutigen Pläuschen. Ich möchte am Ende noch in der letzten Sendung kam ja wieder einmal Besuch von außen in die Sendung und ich finde das immer sehr spannend, solche Channelings habe ich immer schon getan, obwohl sehr viele Leute das, also nicht einmal, also einen riesen Bogen um das Thema machen, sehr viele Leute, also auch, aber im Gegenteil, ich finde echt, dass man aus solchen Channelings oft ganz interessante Dinge auch lernen kann, also es gibt, ich habe sehr gute auch gelesen und da ist es mir dann eigentlich mir ja persönlich völlig wurscht, ob das jetzt der Arsch da gesagt hat oder derjenige, oder was er gelesen hat. Es ist ja, wenn es passt, dann passt. Ne? Aber wie hängt denn das, glaubst du, zusammen mit diesem Thema Erinnerung? Sind das teilweise Erinnerungen? Ich meine, wenn jetzt die Pat das Ashtar-Command channelt, dann glaube ich jetzt nicht, dass es sich um eine Erinnerung handelt, außer sie war mal vielleicht irgendwo verbunden. Aber na gut, im Endeffekt sind wir dann ja alle mit allem verbunden, aber ich meine jetzt, ja gut, also jetzt habe ich es eh schon fast erwartet. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Erinnerung, oder wie? Es ist eine Erinnerung. Also für mich ist es eine Erinnerung. Ich will jetzt nicht von der Pet reden, die den Ashtar gechandelt hat. Ich liebe es, wenn sie Ashtar chandelt. Ich war beim ersten Mal dabei, wo sie gesagt hat, den will ich überhaupt nicht. Warum wollte sie denn nicht? Weiß ich nicht. Ja. Fett hat auch wahrscheinlich weniger, den will ich überhaupt nicht. Das ist einfach eine Energie, die ihr weniger vertraut war. Und ich genieße es immer, wenn sie ihn channelt. Na, im Großen und Ganzen hast du die Antwort eh schon geliefert, die ich jetzt geben würde. Wie gesagt, es ist keine wissenschaftliche Antwort, es ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Es hat was mit Erinnerung zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, wenn ich die Nyangas channele, also diese wirklich alten Heiler von Afrika, dann bin ich mir sicher, dass das Erinnerungen sind. Gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel den Gabriel channele oder wenn ich den Erzengeljenigen oder wenn ich andere Wesen channel oder die Hildegard von Bingen channel. Die hast du auch schon einmal. Die habe ich auch schon gechannelt. Ja, genau. Ist das eine Erinnerung? Ich meine, ich glaube ja. Aha. Ich glaube insofern ja, als dass wir sind jetzt wieder bei dieser Verbindung, von der du gesprochen hast. Ich denke, dass wir mit allen Wesen und mit allem, was jemals gedacht wird, also alles, was sich die Menschheit oder ein Einzelner auch denkt, schwingt in einer Energie hoch. Und wenn ich damit verbunden bin, dann spüre ich das. Und ich denke mir jetzt, wenn es jetzt um, also so bei solchen Energien wie zum Beispiel Erzengel Gabriel, da gehen so viel Gedanken hin, dass dass das nicht mehr so viel Erinnerung fordert, sondern das kannst du jetzt auch jederzeit aufnehmen, was das ist. Aber es gibt viele Dinge, die gedanklich vielleicht jetzt nicht mehr so klar in der Luft liegen, die energetisch nicht mehr so klar in der Luft liegen, wo du dich erinnerst, wo diese Verbindung sehr stark da war. Insofern hat Channeln immer etwas mit Erinnerung zu tun. Und es passiert für mich auch nicht umsonst, dass eben genau in diesen Footsteps, wo wir die Leute unterstützen, in ihre Erinnerung zu gehen, sehr oft automatisch solche Dinge kommen. Mhm. Worin liegt denn dein persönlicher Fokus jetzt für die nächsten 2-3 Jahre? Mein wirklich persönlicher. Naja, ich meine jetzt, sofern du darüber sprechen möchtest. Ich meine, ja, gern. Ja, also, ja. Ich möchte diese Arbeit ausbreiten. Meinen Fokus lege ich darauf, ich würde gern innerhalb der nächsten 1,5 Jahre, das wäre so ein schöner Wunsch für mich, die Footsteps in verschiedene deutschsprachige Städte bringen, aber auch in andere Länder. Ich möchte mit dieser Arbeit, mit dieser Form von Arbeit, ich möchte sie einfach weiter ausbreiten, mehr Menschen die Möglichkeit geben, indem ich mit dieser Arbeit reise. Ja, ich möchte es noch ein bisschen präzisieren, was glaubst denn du, wird in den nächsten 2 Jahren so am wichtigsten sein? Also ich meine jetzt, ich will jetzt von dir keine Prognose haben, aber also ich will jetzt auch keine Prophezeiung haben, was passieren wird, weil du hast schon vorher gesagt, und das respektiere ich auch, du weißt es nicht, aber jetzt gefühlsmäßig für dich. Ich glaube, dass jetzt in den nächsten 2 Jahren jede und jeder Einzelne aufgerufen ist, eine Verbindung zu schaffen zwischen sehr, sehr archaischem Wissen in unseren Zellen und der neuen Schwingung. Ich selber weiß es noch nicht genau, in welcher Form das zusammenspielen wird, aber ich habe im Augenblick das Gefühl, dass es da einen wichtigen Informationsfluss zwischen ganz archaischem alten Wissen und der neuen Schwingung gibt. Ich kann dir selber noch nicht genau sagen, weil das ist das, woran ich an mir, an meinem Körper arbeite. Ja. Ich merke, dass die Infos, die jetzt einfach, die archaischen Infos werden mehr und gleichzeitig merke ich, schwingt es schneller und es ist jetzt ganz wichtig, dass das irgendwie eine Kombination findet, eins wird. Ich weiß noch nicht, in welcher Form, aber ich glaube, dass das wirklich für alle wichtig wird. Ob das jetzt bewusst passiert, indem man wirklich an derartige Hilfsmittel verwendet, wie zum Beispiel die Footsteps, oder gibt ja viele Möglichkeiten auch, oder ob es unbewusst passiert, ich glaube, letztendlich werden die Menschen dazu aufgerufen sein. Und es wird vielen auch einfach passieren. Mhm. Ja, und hoffen wir, es bedarf keines Arschtritts. Ja, das kann ich dazu noch sagen. Ich gehe davon aus. Ich glaube noch immer. Dass es keines Arschtritts bedarf. Ich glaube noch immer daran, dass diese vielen Seelen, mit denen ich einfach schon gearbeitet habe, und ich weiß, dass jeder eine Seele hat, ich glaube noch immer, dass wir das nicht mehr brauchen. Wir führen unsere kleinen Kriege und wir sollten unsere eigenen kleinen Soldaten endlich wieder zurück nach Hause holen, ihnen die Ehre erbieten, die sie brauchen für die vielen gewonnenen Kleinkriege. Aber ich glaube, wir haben andere Möglichkeiten. Ja. Ich habe das jetzt schon von sehr vielen Leuten gehört, einen sehr interessanten Satz, unter anderem von Bernhard Reicher, aber auch von Pat, wie ich ihnen die Frage gestellt habe, ob es denn jetzt, wie es denn weitergeht. Und ich finde es sehr interessant, die Aussage, die da immer wieder kommt, ist, es wird so quasi bis zum Letzten sich aufbauen, wie in einem guten Film, völlig dramatisch, und dann in letzter Minute kommen die weißen Reiter, oder es deutet schwer zu hören, aber in letzter Minute besinnt man sich dann und das Ganze nimmt ein gutes Ende. Und das glaube ich nämlich übrigens auch in Wirklichkeit. Ja. Aber ich glaube schon, das ist da ziemlich, sagen wir mal, es wird spannend. Ich spüre in Pat und in Bernhard die Liebe zur Dramaturgie. Ja. Kann sein, aber auch bei dir. Ja, klar. Wie auch immer, ich denke mir, wir sollten jetzt nicht unbedingt darauf hin abzielen, dass wir bis zur letzten Sekunde warten. Es tickt eigentlich eh schon. Ja, na, auf keinen Fall. Ich denke mir, es ist einfach jeder aufgerufen, Licht hereinzulassen und Licht in die dritte Dimension zu bringen, durch den eigenen Körper, und nicht mehr auszusteigen. Wir steigen gerne aus den Körpern. Jetzt ist es Zeit, Licht hereinzubringen und in den Körper reinzubringen. Okay. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wie immer sehr spannend. Und wir werden sicherlich wieder mal was machen. Ja, irgendwann einmal haben wir ja gesagt, Bernhard und ich werden als Doppelchannel. Die Extraterrestre oder Innerterrestre, wie auch immer, Doppelkonferenz. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Okay. Ja. Gut. Danke. Okay, bitte. Ja.